Im Heim mit Vater stand er, Axt und Schweiß und Mut. Jack schlug mit kräftiger Hand, doch unerfahren noch in Glut. Die Klinge stieß an Eisen, sprang ab mit hartem Klang. Ein Fehltritt, ein verfehlter Schlag und kaltes Unglück kam. Des Hiebs Gewalt traf Sandlitz, die Stirn ward still und karg. Sein linkes Auge ward verloschen, das Sandlitz blutgemarg. Der Vater stieß sein Aufgebot, die Brust war voll Entsetzen. Der Wald war Zeuge schweigend, die Zeit begann zu hetzen. Oh weh, oh Jammer, Blut und Schrei, das Licht so schnell entglitt. Ein Sohn am Boden, Herz in Eis, die Hoffnung kam. Frau mit Bündeln rau und leise, die Hände geübt an Pflanz und Saft, die Stimme alt und weise. Sie band die Wunde, brannte Salb in stiller Nacht. So hielt sie Jack das Leben, wachte über seine Macht. Doch blieb die Spur ein Zeichen, dass das Antlitz nun ziert. Kein Mädchen klagt die Hand, Mann. Kein Hochzeitslied eskaliert. Die Leute tuschen, ziehen Stirn, sie fragen Mitleidsgroll. Ein starker Mann und keine Braut, da webt sich finsterer Zoll. Die Flüsterworte wachsen, sammelnd wie ein Heer. Das Dunkel ringt mit Lichtern, die Blicke werden schwer. Rückschlag, Rückschlag, Schicksal schneidet tief ins Kleid. Rückschlag, oh Rückschlag, junges Blut in Dunkelzeit. Rückschlag, die Narbe bleibt, Erinnerung hart und klar. Rückschlag, das Dorf wird sehen und flüstern, was da war. Am Brunnen stehen sie stumm. Die Kinder spinnen Reime, machen Spott und Albentrum. Jack ohne Auge, Jack allein, so klingt ihr rauer Sang. Ein Gift von Blicken wächst und blindet, wird zu hartem Drang. Die Rettung, die Jack empfing, ward nun als Sünde gesehen. Dass eine Frau ihn hielt am Leben, etwas Dunkles mag geschehen. Rückschlag, oh Rückschlag, Narbe zeugt von eines Hiebs Gewalt. Rückschlag, oh Rückschlag, Dorfestunge schürt die alte Walte Wald. Rückschlag, so wächst der Argwohn, Zorn wird still und schwer. Rückschlag, von diesem Tage an beginnt ihr Hass so sehr. Die Axt liegt still im Moos, Der Morgen trägt den Klang, das Dorf hat seinen Blick gewandt und Jack trägt seine Zwang. Und als die Wunden halten, ward die Narbe namens Pan.